haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Ein todsicheres Geschäft. Ich war nicht besonders guter Laune und ein Nieselregen tat ein Übriges. Ich las, ein wenig gelangweilt, den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung. Da stand, dass die Tokioer Börse unter großem Druck stand und es auch den anderen nicht besonders gut ging. Mir konnte das egal sein, meine Aktien standen immer schlecht. Ich legte die Zeitung weg und schon klopfte es. Ein hagerer Mann kam in mein Büro und lächelte freundlich. Ich lächelte mürrisch zurück. Guten Tag, mein Name ist Thum. Ich komme aus Dresden. Was denn? Haben Sie sich verirrt oder sind Sie so weit gefahren, wie das Benzin reichte? Nein, nein, ich bin hier schon richtig. Sie sind doch Privatdetektiv, oder? Ja, was glauben Sie denn? Sehe ich etwa aus wie ein ewiger Student? Naja, wissen Sie, ich habe gehört, dass bei Ihnen die Intelligenz auch nicht immer das machen kann, was sie gern möchte. Richtig. Dafür dürfen die Dummen bei uns tun und lassen, was sie wollen. Tja, das ist halt die Demokratie. Die gibt es jetzt bei uns auch. Jetzt wählen wir unseren Stasi selber. Aber eigentlich bin ich ja wegen etwas ganz anderem hier. Darf ich raten? Sie suchen eine entfernte Verwandte von Ihnen. Nein, nein, es geht um eine entfernte Bekannte. Wie gut kennen Sie die Dame? Sehr gut. Wir waren miteinander so richtig befreundet. Dann war sie also mehr als eine entfernte Bekannte? Ja, sie war einmal mehr. Aber jetzt ist sie bloß noch eine entfernte Bekannte. Das verstehe ich nicht. Na, jemand hat meine Bekannte entfernt. Und wohin? Na, ziemlich weit weg. Also genau genommen liegt sie zwar noch in ihrer Wohnung, aber leider ist sie tot. Interessant. Und was soll ich jetzt tun? Sie sollen herausfinden, wer sie umgebracht hat. Die Bekannte ist also ermordet worden? Ja, erwürgt, würde ich sagen. Und was haben Sie mit der Sache zu tun? Ich wollte die Dame besuchen. Cornelia Günther heißt sie. Als ich in ihre Wohnung kam, lag sie auf dem Teppich und war tot. Ein schöner Teppich, so richtig orientalisch. Hatten Sie einen Schlüssel? Nein, nein, ich habe geklingelt. Aber die Türe war nur angelehnt und da bin ich reingegangen und da lag sie. Haben hier alle Wohnungen so schöne Teppiche? Keine Angst. Und nur die allerwenigsten sind mit einer Leiche verziert. Das ist aber schade. Wie bitte? Na, hier in Ihrem Büro würde dieser Teppich auch sehr schön aussehen. Ich mag keine Teppiche. Teppiche sind voll von Staubmilben. Ach ja, ein Haustier habe ich mir auch immer gewünscht. Ich starrte den Mann fassungslos an, aber er rührte sich nicht. Langsam begriff ich, was diesen Menschen 40 Jahre lang angetan wurde. So etwas hinterließ Spuren. Herr Thum aus Dresden schaute sich noch ein wenig in meinem Büro um, dann setzte er sich wieder. Glauben Sie, dass Sie den Mord aufklären können? Weshalb gehen Sie nicht einfach zur Polizei? Die hat sowieso nichts Gescheiteres zu tun. Ach, wissen Sie, es gibt da noch ein kleines Problem. Dachte ich mir's doch. Ich habe nämlich in der ganzen Aufregung meinen neuen Reisepass verloren. Und den soll ich jetzt auch noch finden? Nein, nein, ich weiß ja, wo er ist. Genau das ist aber mein Problem. Hören Sie mal, bei mir brauchen Sie nicht alles in Poesie und Symbolen zu erzählen. Nur frisch von der Leber weg. Uns hört nur mein schwerhöriger Nachbar zu. Tja, es ist so. Den Pass habe ich immer in der Hand gehalten, damit ich ihn nicht verliere. Und als ich die Leiche von der Cornelia fand, ist mir in der Aufregung der Pass runtergefallen. Was denn? Auf die Leiche? Ja, auf den schönen Teppich. Ich setzte mich hin und lachte. Jetzt sah mich Herr Thum aus Dresden fassungslos an. Da lag also irgendwo in der Stadt eine Leiche und daneben lag der Pass von Herrn Thum. Als ich mich wieder ein wenig beruhigt hatte, war mein Klient nicht mehr da. Ich nahm das Telefonbuch und machte mich auf die Socken. Vor dem Haus, in dem die Leiche von Cornelia Günther lag, stand ein Polizeiwagen. Ich verbarg mein Gesicht hinter dem Telefonbuch und ging unauffällig weiter. Schließlich landete ich in der Universität. Ich irrte ein wenig in dem Gebäude herum und fand mich schließlich im Keller wieder. Eine junge Frau erlöste mich auf meiner Wanderung. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich möchte gerne wieder an die frische Luft. Hier unten riecht's nach Moder und nach verwesten 8 Semestern. Schade, ich dachte schon, Sie möchten zu Professor Sachsen-Zwickhausen. Danke, ein Sachse genügt für heute. Wenn Sie mir den Ausgang zeigen, werde ich auch garantiert nicht zudringlich. Ich habe mir gleich gedacht, dass mit Ihnen nicht viel los ist. Sowas lässt sich unsereins nicht zweimal sagen. Ich überzeugte Sie vom Gegenteil. Es dauerte 5 Minuten, danach hatte ich Ihren Kaugummi in meinem Mund. Nicht schlecht. Und was machen wir jetzt? Sie verschwinden und ich hol mir einen neuen Kaugummi. Und also geschah es. 2 Stunden später hatte ich den Ausgang gefunden. Unterwegs begegnete ich einigen Studenten, die mich musterten wie eine exotische Zierpflanze. Vermutlich hatten sie doch nie einen arbeitenden Menschen gesehen. In meinem Büro wurde ich bereits erwartet. Freudige Nachricht, Maloney. Sie dürfen mit mir kommen. Sie sind verhaftet. Aber sie wollte es so. Hier, nehmen Sie den Kaugummi und geben Sie ihn ihr zurück. Ich bin unschuldig. Was reden Sie da für wirres Zeug, Maloney? Sind das die ersten Anzeichen von Alzheimer? Ich verhafte Sie, weil ein gewisser Tom, der des Mordes verdächtigt wird, bei Ihnen Unterschlupf gefunden hat. Sowas nennt man Begünstigung, Maloney. Der Raum war klein und unansehnlich, genauso wie der Polizist, der hinter der Schreibmaschine saß und das Protokoll aufnahm. Die Polizistin, die mich verhörte, war etwas größer, dafür aber auch etwas unansehnlicher als der andere. Ich beantwortete artig die gestellten Fragen. Name? Ja. Vorname? Ja. Was tippen Sie da, Sie Trottel? Ja, ja. Dieser Mann heißt Philip Maloney. Los, tippen Sie. Lassen Sie ihn doch. Es ist doch ganz normal, dass die Untergebenen noch ein wenig dämlicher sind als die Chefs. Wo ist Tom Maloney? Raus mit der Sprache. Tom ist unschuldig. Nur weil er ein Idiot ist, heißt das noch lange nicht, dass er unschuldig ist. Vielleicht wissen die da drüben nicht, dass man seinen Pass nie neben einer Leiche liegen lassen soll. Ist immer noch besser, als wenn man mit einer Leiche durch den Zoll marschiert. Im Übrigen müssen Sie mich sowieso wieder laufen lassen. Da haben Sie recht, Maloney. Aber ich warne Sie, keine krummen Touren. Wir haben eindeutig Hinweise, dass die ermordete Cornelia Günther in irgendwelche dubiosen Geschäfte mit der DDR verwickelt war. Und Tom kommt aus der DDR. Passt doch prima zusammen, oder? Forelle Blau passt auch prima zu Kartoffeln. Aber es kommt selten vor, dass Forellen von Kartoffeln umgebracht werden. Wollen Sie mich verscheißern, Maloney? Ich sage bloß eins mit mir nicht. Jetzt hören Sie endlich auf zu tippen, Sie Protokoll, Sie! Der kleine, unansehnliche Beamte hörte auf zu tippen und die größere hörte auf, mich zu befragen. Nach 40 Minuten war ich endlich wieder frei. Ich ging auf die Straße und atmete 2-mal kräftig durch. Danach hustete ich 3-mal. Ich machte mich auf den Weg in eine Bar. Bald schon spürte ich den Atem eines Verfolgers in meinem Nacken. Es war Herr Thom aus Dresden. Gemeinsam setzten wir uns in eine Bar und tranken einen Whisky. Prost. Ich bin Ihnen gefolgt. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Ja, ich habe mit Mühe und Not aus dem Polizeipräsidium herausgefunden. Es wäre besser, wenn Sie sich stellen würden. Aber ich bin doch unschuldig. Wer ist das nicht? Im Übrigen ist eine Einzelzelle bei uns immer noch komfortabler als diese Massenunterkünfte bei dem Kohl und Konsorten. Aber ich möchte doch zurück in die DDR. Jetzt, wo dann die Währungsunion kommt, das wird doch ein ganz großes Geschäft. Jetzt, wo die Cornelia tot ist. Was hat denn Cornelia Günther mit der Währungsunion zu tun? Sehen Sie, es war so. Die Cornelia hat in der DDR Ostmark aufgekauft. Auf dem Schwarzmarkt natürlich. Kriegte sie im Verhältnis 1:6. Und dann hat sie mir das Geld gegeben und ich habe es auf mein Sparbuch gelegt. Und wenn jetzt die Währungsunion kommt, ob 1:1 oder 1:2, ist ja ganz egal. Wenn die kommt, dann sind wir reich. Also, das heißt, ich, denn die Cornelia ist ja jetzt nicht mehr. Wie viel hätten Sie denn gekriegt, wenn die Cornelia noch leben würde? 10%. Nicht gerade fürstlich, die Provision. Na eben. Deswegen wollte ich ja noch mal mit der Cornelia reden. Aber jetzt ist sie tot. Und Sie sind reich. Hübsches Motiv hatten Sie da. Verstehen Sie jetzt, weshalb ich mich nicht der Polizei stelle? Ich verstand. Herr Thom sah mich treuherzig an, dann verschwand er wieder. Langsam hatte ich das Gefühl, dass ich irgendetwas vergessen hatte. Nach 2 weiteren Whiskys fiel es mir endlich ein. Ich hatte keinen Vorschuss verlangt. Vielleicht wurde ich tatsächlich langsam alt und taugte nur noch als Ausstellungsobjekt fürs Kriminalmuseum. Ich verscheuchte die trübsinnigen Gedanken und ging nochmal in die Universität. 50 Treppen und 200 bleiche Studenten später war ich wieder im Keller. Sie kaute einen neuen Kaugummi. Sie schon wieder? Ach, ich dachte bloß, dass Sie mir vielleicht etwas über die Sachsen erzählen könnten. Tut mir leid, Professor Sachsen-Zwickhausen ist nicht da. Naja, Sie sind mir auch lieber als dieser Professor. Unser Eins hat eine instinktive Abscheu vor diesen Bücherwürmern. Ich muss leider weg. Versuchen Sie es mal mit dem Kaffeeautomaten. Wenn Sie da Geld reinwerfen, gibt's Kaffee und Infos. Und weg war sie. Ich wurde nicht ganz schlau aus ihren Worten, aber nach all den Whiskys konnte ich einen Kaffee gut vertragen. Ich kramte nach Münzen 50, und fand auch welche. 60, 80, 90. Der Sachse ist dafür bekannt, er hat sein Sachsen gern. Was denn? Für ihn gibt es Herr Professor Sachsen-Zwickhausen? Hat man sie in dieses Blechding gequetscht? Da muss er einfach wuffeln. Woanders gibt's das bessere Bier und größere Kartoffeln. Der Kaffee schmeckte scheußlich. Ich ging wieder nach oben. Unterwegs traf ich 2 Germanistikstudentinnen, die wie Semikolons durch die Gegend wankten. In meinem Büro angekommen, erwartete mich eine Frau, die ungeduldig mit den Fingern auf dem Schreibtisch herumtrommelte. Ich ließ sie weiter trommeln. Ich bin Dahlia Mangold. Ich habe einen Fall für Sie. Was Sie nicht sagen. Geht Ihr Dackel fremd? Ich habe einer gewissen Cornelia Günther 50.000 Franken ausgeliehen. Und jetzt ist sie tot. Und Sie möchten Ihr Geld zurück? Wunderbar. Wenden Sie sich an die Erben. Das geht nicht. Ich habe mit Cornelia Günther einen Vertrag abgeschlossen und dieser Vertrag wurde mir vor einigen Tagen gestohlen. Bei einem Einbruch in meine Wohnung. Das heißt, Sie haben nichts in der Hand, das bestätigt, dass Sie, Frau Günther, Geld geliehen haben. Genau so ist es. Nehmen Sie den Fall an. Cornelia Günther hat mir vertraglich zugesichert, dass ich die 50.000 Franken bis spätestens Ende Jahr mit 10% Zinsen zurückgehalte. Hat sie auch gesagt, wozu sie das Geld braucht? Für ein todsicheres Geschäft, wie sie sich ausdrückte. Ein Geschäft, bei dem absolut nichts schiefgehen könne. Und jetzt habe ich den Salat. Sie leben wenigstens noch. Was kam bei dem Einbruch sonst noch weg? Alles Mögliche. Geld, Schmuck, Papiere. Gibt es ein Doppel des Vertrages? Selbstverständlich. Muss in Cornelias Wohnung liegen. Ich möchte, dass Sie das Doppel beschlagnahmen, ehe es die Erben verschwinden lassen. Sie trauen wohl niemandem über den Weg. Es sind schon für kleinere Beträge Menschen umgebracht worden. Da haben Sie auch wieder recht. Also gut, ich besorge Ihnen das Doppel. Illegales Eindringen in eine Wohnung macht für Sie 2.000 plus Spesen. Was für Spesen? Straßenbahn, Beruhigungstabletten, Handschuhe und Sonnenbrille. Meinetwegen können Sie sich auch noch Turnschuhe kaufen. Sie ging, so wie sie gekommen war, ungeduldig. Ich blieb noch ein wenig in meinem Büro sitzen. Das Telefon klingelte. Herr Thom aus Dresden war am Apparat. Er wollte sich mit mir treffen. Wir verabredeten uns an einem sicheren Ort in der Linie 11. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Fällt Ihnen nicht mal eine neue Frage ein? Entschuldigen Sie, aber Sie müssen mich verstehen. Ich möchte wieder nach Hause. Zuerst gehen wir mal in die Wohnung von Cornelia Günther. Was wollen Sie denn da? Glauben Sie, dass mein Reisepass noch immer auf dem schönen Teppich liegt? Nein, aber des Rätsels Lösung. Auf dem Teppich? Glauben Sie, dass der Mörder eine Staubmilbe ist? Nun mal halblang. Ich bin hier der Detektiv. Ich will Ihnen ja bloß helfen. Gemeinsam landeten wir vor der Wohnung der Ermordeten. Ich fingerte an dem Schloss herum, während Thom sich als Staubsaugervertreter tarnte und die Nachbarn nervte. Nach einer Stunde waren wir in der Wohnung. Thom hatte unterdessen 3 Staubsauger verkauft. Ich wühlte ein wenig in den Schubladen, vergeblich. Schließlich fand ich im Tiefkühlfach des Kühlschranks, was ich suchte. Dann verließen wir die Wohnung. Thom nahm den schönen Teppich unter den Arm und verschwand unauffällig. Ich machte einen Besuch bei einem Herrn Gorter. Sie sind also vom Einbruchsdezernat? Ja, Bei Ihnen ist doch eingebrochen worden, oder? Ja, aber es war schon ein Detektiv da, dem ich alles erzählt habe. Ich habe aber Neuigkeiten für Sie. Ist mein Videorekorder wieder aufgetaucht? Nein, der nicht. Aber wir haben einen Vertrag gefunden. Einen Vertrag? Ja, ausgestellt auf Ihren Namen. Aus dem Vertrag geht hervor, dass Sie Frau Cornelia Günther 30.000 Franken geliehen haben. Rückzahlbar bis Ende Jahr mit 10% Zinsen. Und wo haben Sie diesen Vertrag gefunden? Bei Frau Günther. Das ist doch unmöglich. Ich meine, wunderbar. Ich bin ein wenig verwirrt. Verwirrt, weil Sie den Vertrag nicht gefunden haben. Er lag im Tiefkühlfach. Weiß der Teufel, weshalb sie ihn nicht sofort vernichtet hat. Wäre sicherer gewesen. Was soll das? Geben Sie mir den Vertrag und dann verschwinden Sie. Das könnte Ihnen so passen. Sie haben Cornelia Günther umgebracht. Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. Weshalb sollte ich das getan haben? Weil Sie richtig geschaltet haben. Cornelia Günther war es, die bei Ihnen einbrach und den Vertrag gestohlen hat. Nach der Währungsunion hätte sie das große Geschäft gemacht und wäre abgehauen. Und Sie wären dagestanden mit Ihren geliehenen 30.000 ohne Vertrag. Ich wollte, dass sie mir noch einmal bestätigt, dass ich ihr das Geld geliehen habe. Sie lachte bloß. Da dämmerte mir, dass sie mich reingelegt hatte. Dass sie von Anfang an nie daran gedacht hatte, mir das Geld zurückzuzahlen. Und da haben Sie zugedrückt. Die 30.000 waren meine ganzen Ersparnisse. Ein todsicheres Geschäft sei das, hatte Cornelia gesagt. Todsicher. Cornelia Günther hatte gar nicht mal so Unrecht. Für sie war es tatsächlich ein todsicheres Geschäft geworden. Dabei wäre für sie immer noch ein hübscher Gewinn rausgesprungen, wenn sie das geborgte Geld nach dem großen Reibach zurückbezahlt hätte. Aber was tut man nicht alles für eine Menge Geld? Unser Eins gibt sich ja mit wenig zufrieden. Nachdem Gorter verhaftet worden war, ließ man Herrn Thom wieder nach Hause reisen. Er ließ mir ein paar Ostmark zurück. Ich klebte sie als Souvenir an die Wand in meinem Büro. Danach ging ich noch einmal in die Universität. Ich hatte Lust auf einen Kaugummi.